Und der ganze Dreck, kehren wir raus aus Deutschland weg. Was ist denn hier die Liste? Und der ganze Dreck, kehren wir raus aus Deutschland weg. Heißt sie Gold, in Asien-Häusern fühlen sie sich wohl. Das Ziel, die Wahrheit ist ihnen fremd. Scheiße, Weltgrenze mit Namen kennt. Kommt Bolschewik und der ganze Dreck, kehren wir raus aus Deutschland weg. Was ist denn die Liste und der ganze Dreck? Kehren wir raus aus Deutschland weg. Weg. Der Jude Marx, wo fahrt sie denn den? Wollen den roten Pfeffen auf dem Reichstag sehen. Doch wir wissen, sie malen sich was vor. Und wir hilfen uns zu fallen auf dem Brandenburger Tor. Und der ganze Dreck, kehren wir raus aus Deutschland weg. Was ist denn die Liste und der ganze Dreck, kehren wir raus aus Deutschland. Komm ich von Schibiken und der ganze Dreck, kehren wir raus aus Deutschland weg. Was ist denn die Liste und der ganze Dreck, kehren wir raus aus Deutschland weg. Ja.